Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 18. Gehen wir zu Vers 18. Love never brings fear, for fear is always related to punishment. Liebe bringt niemals Furcht mit sich, denn Furcht geht immer mit Strafe einher. If love never brings fear, wenn Liebe niemals Furcht hervorruft, then the fear of God cannot mean what the religious people say it is. Dann kann die Furcht Gottes nicht das bedeuten, was religiöse Menschen behaupten. That we are afraid of God, that he is upset with us if we make a mistake. Dass wir Angst vor Gott haben, dass er böse auf uns ist, falls wir einen Fehler machen. This cannot be, because otherwise there would be no love in God and no love in our hearts. Das kann nicht sein, denn sonst gäbe es keine Liebe in Gott und keine Liebe in unseren Herzen. It's sad how many Christians all over the world live with this fear of punishment. Es ist traurig, wie viele Christen auf der ganzen Welt mit dieser Angst vor Strafe leben. If you look at the whole context, God cannot even punish us anymore, otherwise he would be totally unjust. Wenn man den ganzen Zusammenhang anschaut, kann Gott uns gar nicht mehr bestrafen, sonst wäre er total ungerecht. Do you remember what we said earlier? Weißt du noch, was wir vorhin gesagt haben? That Jesus is the perfect sacrifice for the appropriation of our sins, that took our sins away. Dass Jesus das perfekte Opfer für die Sühne unserer Sünden ist, der unsere Sünden weggenommen hat. Now, if Jesus has taken our sins away and we are still punished for our sins, then God is unrighteous. Wenn Jesus unsere Sünden weggenommen hat und wir trotzdem dafür bestraft würden, dann wäre Gott ungerecht. God cannot be unrighteous. Aber Gott kann nicht ungerecht sein. Therefore, even for a Christian to think that he can be punished for the fear doesn't even have any biblical basis. Deshalb hat es für Christen überhaupt keine biblische Grundlage zu denken, dass sie für ihre Sünden bestraft werden könnten. Ah, but Reinhard, you don't understand how much you're still struggling with sin. Aber Reinhard, du hast keine Ahnung, wie sehr ich noch mit der Sünde zu kämpfen habe. What does that have to do with punishment? Was hat das mit Bestrafung zu tun? You think that Jesus was only punished for the ones who don't struggle with sin? Denkst du, Jesus wurde nur für diejenigen bestraft, die nicht mit der Sünde zu kämpfen haben? No, Jesus was punished for every single sin every human being has ever committed. Nein, Jesus wurde für jede einzelne Sünde bestraft, die jeder Mensch jemals begangen hat. Jesus was even punished for Hitler's sin. Jesus wurde sogar für Hitlers Sünde bestraft. Hitler just didn't accept that punishment that was placed on Jesus by faith. Hitler hat nur die Strafe, die auf Jesus gelegt wurde, nicht im Glauben angenommen. Look how scandalous grace and mercy is. Schau dir an, wie unerhört Gnade und Barmherzigkeit sind. If 1 second before Hitler's death, Hitler would have accepted Jesus Christ as the one who paid for all of his evil deeds. Hätte Hitler eine Sekunde vor seinem Tod Jesus Christus als denjenigen angenommen, der für all seine bösen Taten bezahlt hätte, Hitler would be in heaven now. Wäre Hitler jetzt im Himmel? These are thoughts that are very hard to imagine for us. Das sind Gedanken, die für uns sehr schwer vorstellbar sind. But the Bible is very clear. Fear always has to do with not understanding how loved we are. Aber die Bibel ist ganz klar. Angst hat immer damit zu tun, dass wir nicht verstehen, wie sehr wir geliebt werden. Love never brings fear. Liebe ruft niemals Angst hervor. So if you want to live free from fear of any punishment, you've got to believe how much God loves you. Wenn du also frei von der Angst vor einer Bestrafung leben willst, musst du glauben, wie sehr Gott dich liebt. It's so sad when I see people live in so many different kinds of fears. Es ist so traurig, wenn ich sehe, wie Menschen mit so vielen verschiedenen Ängsten leben. Will God really accept me? Has God forgiven me everything? Kann Gott mich wirklich annehmen? Hat Gott mir alles vergeben? Recently I preached the gospel to a lady at a restaurant table. Kürzlich habe ich einer Frau in einem Restaurant das Evangelium verkündet. And this lady actually said to me that she's fascinated by my relationship with God. Diese Frau sagte mir, dass sie von meiner Beziehung zu Gott fasziniert sei. And she was wondering if she would be able to have such a relationship too. Und dass sie sich frage, ob sie selbst auch eine solche Beziehung haben könne. So I shared the gospel in just a very few words, because we didn't have a lot of time. Da wir nicht viel Zeit hatten, habe ich ihr das Evangelium in wenigen Worten erklärt. And I remember her words were this. Ich erinnere mich an ihre Worte. Can it really be this simple? Kann es wirklich so einfach sein? It is this simple. Es ist so einfach. The love of God is so deep that there is no more punishment for me because Jesus took it all. Die Liebe Gottes ist so tief, dass es keine Strafe mehr für mich gibt, weil Jesus alles auf sich genommen hat. So as long as you don't appropriate in your heart the deep love of God for you, solange du Gottes tiefe Liebe für dich nicht in deinem Herzen in Besitz nimmst, you might never have the complete assurance that there is no more punishment reserved for you. Wirst du vielleicht nie die vollständige Gewissheit haben, dass keine Strafe mehr für dich vorgesehen ist. So you just have to keep telling yourself, I'm perfectly loved and never can I be punished by God for anything I did wrong. Du musst dir also immer wieder sagen, ich werde vollkommen geliebt und kann niemals von Gott für etwas bestraft werden, das ich falsch gemacht habe. He continues. Johannes fährt fort. But love's perfection drives the fear of punishment far from our hearts. Aber die Vollkommenheit der Liebe vertreibt die Angst vor der Strafe weit aus unseren Herzen. Whoever walks constantly afraid of punishment has not reached love's perfection. Wer ständig in Angst vor Bestrafung lebt, hat die Vollkommenheit der Liebe nicht erreicht. Now remember. Erinnere dich. We learned earlier that love is going to be perfected as we continue to receive it and continue to give it. Wir haben zuvor gelernt, dass die Liebe vollkommen wird, wenn wir sie immer wieder empfangen und weitergeben. So, my dear friend, if you are not sure if one day you're going to get in trouble from God for everything you did wrong. Also, mein lieber Freund, wenn du dir nicht sicher bist, ob du vielleicht eines Tages wegen all deiner Fehler Ärger mit Gott bekommst. The reason is that in your own heart, the love of God has never come to perfection. Dann liegt es daran, dass die Liebe Gottes in deinem eigenen Herzen noch nicht vollkommen geworden ist. And that's not very hard to fix. Aber das ist nicht schwer zu ändern. We've just learned the other day that we just have to believe it, not only experience it, but believe it. Wir haben erst neulich gelernt, dass wir es einfach glauben müssen, nicht nur erleben, sondern glauben. So stop looking for experiences and start to choose to believe. Also hör auf, nach Erlebnissen zu suchen und entscheide dich dafür, zu glauben. To believe is a choice. Glauben ist eine Entscheidung. So you choose that what God said about Jesus, you, the sacrifice and love is the truth. Entscheide dich also für das, was Gott über Jesus gesagt hat. Er, das Opfer und die Liebe sind die Wahrheit. And then your heart will come to peace. Dann wird dein Herz Frieden finden. And then we can be a great representation of God here on this earth. Und du kannst ein großartiger Vertreter Gottes hier auf Erden sein. People who live with this fear of punishment, they never have any freedom before God. Menschen, die mit dieser Angst vor Strafe leben, haben niemals Freiheit vor Gott. Because they're never quite sure if they are worthy to get everything from God. Weil sie nie ganz sicher sind, ob sie es wert sind, alles von Gott zu bekommen. So live in love and get rid of that fear. Lebe also in Liebe und werde diese Angst los. See you tomorrow. Bis morgen.